Sein und Nichtsein in einem. Du sprichst von Inhalt. Ich würde es nicht Inhalt, sondern Gehalt nennen. Wie man Inhalt und Gehalt voneinander unterscheiden könnte, Inhalt und Gehalt gerade der neuen Musik, darüber haben wir uns mit dem Berliner Philosophen Harry Lehmann unterhalten, der vor kurzem eine Philosophie der Musik, eine Philosophie der neuen Musik, geschrieben hat. Sie erscheint im Buchform demnächst in der Edition der neuen Zeitschrift für Musik beim Schott Verlag. Zur Frage des Gehaltes. Das ist wirklich eine sehr komplizierte Sache, denn wie bei jedem Leitbild, das wirkungsmächtig ist in einer Kunstszene oder wo auch immer, funktionieren Leitbilder immer nur mit blinden Flecken. Sie sind immer, ein Stück weit sind sie immer Ideologie. Und so ist das auch mit den Leitbildern der neuen Musik. Und auch wenn die Idee der absoluten Musik, die ja nun eine Idee ist, dass die reine Instrumentalmusik ohne Bezug zu Sprache, zu Bildern, zu Bewegung, also zum Tanz, das Wesen der Musik darstellt und Musik also als tönbewegte Form definiert werden, wie von Hanslick, die im Prinzip alle Weltbezüge auch ausschließen. Ja, das ist ja also eine Definition von Musik, die Weltbezug eigentlich ausschließt. So ist in Wahrheit das einfach ein Musikbegriff, der einen absoluten Gehalt impliziert, nämlich den man nicht so leicht erkennt, weil er einfach die Welt als Ganze nochmal in ein Verhältnis zur Musik setzt. Ganz antik ist das im Prinzip gedacht, dass also Musik als tönbewegte Form den Kosmos der Welt auch widerspiegeln. Und dieses Relat, also diese Relation zwischen Musik und Welt, ist nicht verloren gegangen, aber sie ist auf eine einzige Relation reduziert. Und deswegen muss man sich um die Gehalte im 19. Jahrhundert keine großen Gedanken machen, weil der Gehalt immer schon klar ist. Der ist selbstverständlich. Es ist ein metaphysischer Weltbezug. Harry Lehmann meint also, dass die abstrakte Kunstmusik des 19. Jahrhunderts nicht nur tönend bewegte Form sei, sondern insgeheim doch ein abstrakt allgemeiner, ein kosmologischer Weltbezug in ihr mitgedacht gewesen sei. Die Welt der Kunstmusik ist die Welt des Kosmos im Kleinen. Und was jetzt in der neuen Musik passiert ist, ist, dass diese Idee von absoluter Musik letztendlich invertiert wurde. Also beide Relate, Musik und Welt, werden genauso eindimensional wieder gedacht wie im 19. Jahrhundert, nur dass sie jetzt mit einem negativen Vorzeichen versehen werden. Das ist sehr schön bei Lachenmann zu sehen. Die Inversion des abstrakt-kosmologischen Weltbezugs wäre dann so etwas wie ein negativ gedachter Bezug auf einen negativ gedachten Kosmos, der insbesondere bei Helmut Lachenmann noch zu beweisen wäre. Also die Idee stammt natürlich von Adorno mit seiner negativen Dialektik, wo die Kunst selbst hermetisch ist in Negation der künstlerischen Tradition, ja, also Negation des tonalen Systems, Negation der perspektivischen Malerei, all diese Negationen sind drin. Und auf der anderen Seite bezieht sich diese ästhetische Negativität zur Negativität der Welt, der man Widerstand entgegensetzt. Das heißt aber nicht, dass Adorno keinen Weltbezug mitdenkt, sondern dieser Weltbezug ist einfach sehr absolut und abstrakt. Und wenn man das einmal als Ideologie oder als Leitbild verinnerlicht hat, braucht man sich um diese Gehalte keine Gedanken mehr machen. Sie sind nicht konkret, sondern in jedem Musikstück ist dieser fast quasi religiöse Weltbezug mitgedacht. Das ist das Geheimnis und der blinde Fleck der Idee von absoluter Musik, die sich so sagen in zwei verschiedenen Erscheinungsformen, im 19. und im 20. Jahrhundert, ausgebildet hat. Und wenn ich jetzt von Gehalten spreche, würde ich eher für eine Konkretisierung dieser Gehalte plädieren. Also ich halte nichts eben von diesem eindimensionalen Absolutheitsanspruch, dass man in jedem Musikstück im Prinzip das Schicksal der Welt mithört. Sondern ich denke eher, dass so wie in der bildenden Kunst die Kunstwerke oder die musikalischen Kunstwerke sich mit bestimmten Themen beschäftigen, die eine bestimmte gesellschaftliche, von einem bestimmten gesellschaftlichen Interesse sind. Also die, an denen es zu Rissen in den Selbstbeschreibungsmustern der Gesellschaft kommt. Der negative Bezug zu einem negativ gedachten Kosmos, also zum Beispiel zu einem entvölkerten, perspektivelosen Kosmos, wäre so ein Riss in den Selbstbeschreibungsmustern einer Gesellschaft. Aber Harry Lehmann möchte es weniger abstrakt, er möchte es handfester. Er möchte, wenn wir ihn recht verstehen, dass Klartext gesprochen wird, weniger geheimnisvoll. Das kann ganz mannigfaltig sein. Es ist aber konkret. Es ist nicht mehr dieser eine absolute metaphysische, quasi religiöse Weltbezug, mit dem die Musik sich in den letzten 200 Jahren entfaltet hat oder unter deren Latenzschutz die Musik der letzten 200 Jahre gestanden hat. Sondern jetzt kann es eben darum gehen, wie ändert sich unser Freiheitsverständnis, wenn die Neurobiologie eben doch erhebliche Zweifel an unserer Freiheit des Willens hat. Oder wie ändert sich unser, sagen, das Geschlechterverhältnis in unserer Zeit? Das sind alles konkrete Probleme. Wie ändert sich unser Verhältnis zu Naturkatastrophen nach Fukushima, nach solchen Katastrophen? Das sind alles Dinge, die unsere Art und Weise, wie wir leben, wie wir uns in dieser Welt orientieren, unser Selbstverständnis, unsere politischen Präferenzen irgendwie tangieren und was die Kunst eben macht, ist, das zu thematisieren und gewissermaßen, dass man sagen, die Dinge bewusst erfährt und wahrnehmbar macht. Und in diesem Modus sehe ich eben auch die neue Musik, was eben aber auch heißt, dass der Begriff von Musik eine gewisse Umdeutung erfahren muss. Also anstelle einer Idee von absoluter Musik würde ich eben für eine Idee von relationaler Musik plädieren. Also wo wieder, wie vor 1800, der Bezug zu Sprache und zu Bild und zur theatralischen Bewegung mitgedacht wird. Wo das eben Teil der Musik ist und nicht ausgeschlossen wird. Das wäre also mein Vorschlag, wie man auch sagen, das Leitbild wieder an die veränderten Verhältnisse anpassen könnte, sodass sich wieder dieser emphatische Neuheitsanspruch der neuen Musik einlösen lässt. Also die postmoderne Lösung ist ja einfach, ihn aufzugeben. Ich glaube nicht, dass das eine gute Strategie ist, den Neuheitsanspruch aufzugeben, sondern ich denke, man muss ihn reformulieren. Ja, und wie so eine Reformulierung des Neuheitsanspruchs aussehen kann, hat der Komponist Johannes Kreidler in seinem skandalträchtigen Stück Fremdarbeit gezeigt. 2009 erhielt Kreidler einen Kompositionsauftrag für das Festival Klangwerkstatt in Berlin. Doch anstatt das Stück selbst zu schreiben, engagierte er über das Internet einen Komponisten aus China und ein Audioprogrammierer aus Indien, die Stilkopien seiner eigenen, also ich meine Kreidlers, bisherigen Werke anfertigen sollten. Und das für schlappe $45. Und diese Vorgehensweise verbarg er keineswegs, sondern inszenierte sie im Gegenteil zum eigentlichen Skandalon bei der Uraufführung des Werkes. Inhalt seiner Musik war nicht so sehr ihre Musikalität, sondern die Frage nach deren Autorschaft, der Originalität, nach dem Urheberrecht und dessen Fragwürdigkeit, möglicherweise seiner Unhaltbarkeit in einer vernetzten, globalisierten und digitalisierten Welt, die ja eine Reihe von selbstverständlichen Voraussetzungen des Musikbetriebes einfach auf den Kopf stellt. Statt durch einen abstrakten, allgemein kosmologischen Weltbezug zeichnet sich diese Musik also durch einen vergleichsweise irdischen World Wide Web-Bezug aus. Aber hören Sie selbst nun den Mitschnitt der Komposition Fremdarbeit von Johannes Kreidler, die der Komponist auf seiner Homepage bereitgestellt hat. Thank you. Sie hörten Johannes Kreidlers Komposition Fremdarbeit für Ensemble, Sampler und Moderator aus dem Jahr 2009. Es spielte das Ensemble Mosaik. Um die Musik selbst scheint es Kreidler bei seinem Stück nicht zu gehen. Die klingt, um es höflich zu formulieren, über weite Strecken wie bestellt und nicht abgeholt. Nicht die Musik ist neu und genial, sondern die Idee, Musik, die so klingt, wie neue Musik schon seit ein paar Jahrzehnten zu klingen pflegt, als die Stilkopie ihrer selbst zu präsentieren. Kreidlers Kritik zielt auf die Institution der neuen Musik und trifft mit ihr den Nerv der Zeit. Mit Harry Lehmann sind auch wir der Ansicht, dass die reine Materialästhetik der neuen Musik mit immer neuen Klängen und Strukturen in noch unerhörtere Sphären des Akustischen vorzudringen, als inhaltsloser Überbietungswettkampf sich totgelaufen hat. Man könnte Kreidler also im besten Sinne als die Avantgarde der Institution bezeichnen, die er angreift. Denn das ist, was die Institution der neuen Musik aus sich heraus bedarf, um lebendig zu bleiben, dass sie aus den eigenen Reihen hinterfragt wird. Umso besser, wenn diese Fragen auch in den Feuilletons ein breites Forum der Diskussion fanden. Ja, und für Harry Lehmann ist Kreidlers Komposition ein gutes Beispiel für die von ihm geforderte, er nennt sie gehaltsästhetische Wende. Er spricht nicht von einer inhaltsästhetischen, sondern von einer gehaltsästhetischen Wende. Für Lehmann verbirgt sich dahinter die Musik, die in Kombination mit Sprache, Bild und Bühne nachvollziehbare Geschichten kommuniziert, statt Rätsel aufzugeben, sodass also stets ein konkreter Weltbezug gegeben ist.